Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 79. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Zunächst möchte ich all jene um Pardon bitten, die meinen Worten vertrauend am 8. März vergeblich auf diese Sendung gewartet haben. Leider hatte ich in mir zuweilen eigener Ignoranz übersehen, dass an diesem Tag der 101. Internationale Frauentag begangen wurde, in dessen Zeichen Orange 94.0 wie jedes Jahr auch heuer wieder das gesamte Tagesprogramm stellte. So musste Friedell an diesem Tage den Sondersendungen weichen. Leider völlig zu Recht, wie ich hinzufügen möchte, denn bei Beschäftigung mit seinem Frauenbild macht er aus heutiger, mitteleuropäischer Sicht bekanntlich alles andere als gute Figur. Was ja auch schon des Öfteren in dieser Sendereihe Thema war und uns wohl auch im letzten Drittel noch das eine oder andere Mal begegnen dürfte. Heute wollen wir uns aber an erquicklicheren Auseinandersetzungen erfreuen. Was Friedell von Lord Byron und Hegel hielt, erfahren wir im Folgenden aus dem berufenen Munde meines heutigen Sendungsgastes Violetta Weibel. Der Titelheld des Zeitalters. Der Titelheld des Zeitalters aber, wie wir ihn schon vorhin nannten, war Lord Byron. Wie ein berühmtes Gemälde sich in vielen Tausenden von Reproduktionen unter die Menschen verbreitet, in groben und feinen, billigen und kostbaren, getreuen und schleuderhaften, so bevölkert sich Europa mit zahllosen Byron-Kopien, die mehr oder minder glücklich, mehr oder minder aufrichtig, mehr oder minder äußerlich die Wesenheit dieses außerordentlichen Geschöpfes zu wiederholen suchten. Das Seelenleben der ganzen Epoche war auf ihn gemünzt und alle Münzen, die großen und die kleinen, auch die gefälschten und die bloßen Spielmarken trugen das Antlitz Lord Byrons. Jedermann weiß, dass Byron der Erfinder des Weltschmerzes ist, eines Schmerzes, der an der Welt leidet und daher unheilbar ist, denn um ihn zu stillen, müsste man die Welt selbst aufheben. Dieser Schmerz müsste unfehlbar zur Verneinung des Lebens führen, wenn er nicht zugleich der Schmerz wäre, der sich selber genießt. Daher ist die Frage nicht so einfach zu beantworten, ob Byron, der als der klassische Typus des unglücklichen Menschen und Dichters gilt, auch wirklich unglücklich war. Sie ergibt eine doppelte Lösung, wie die Quadratzahlen, die eine positive und eine negative Wurzel haben. Als Thorvaldsen in Rom Byrons Büste vollendet hatte, rief dieser indigniert: »Nein, das ist doch gar nicht ähnlich. Ich sehe viel unglücklicher aus.« Aber ein Glück hat er jedenfalls zeitlebens besessen, vielleicht das Höchste, das einem Künstler widerfahren kann, das, was der Franzose La vie à grande vitesse nennt. Sein Dasein war ein ununterbrochenes Drama, man wäre fast versucht zu sagen ein Film, geladen mit Peripetien, Spannungen, Krisen, Jagden, Heldentaten und Salonsiegen, Anbetung und Skandal. Selten sind einem Menschen so starke Gefühle entgegengebracht worden wie ihm. Eine englische Dame fiel in Ohnmacht, als er unvermutet bei Madame de Stael eintrat. Eine andere verliebte sich in ihn 10 Jahre nach seinem Tode bis zum Selbstmord. Gedanken an Achill und Alexander werden wach, die schönen, tragischen Eroberer-Jünglinge, und auch er hatte seine todbringende Verse. Macaulay sagt über ihn: »Sämtliche Feen waren an seine Wiege geladen, bis auf eine. Alle Taufgäste hatten verschwenderisch ihre Gabe ausgestreut. Eine hatte Adel verliehen, eine andere Genie, eine dritte Schönheit. Die boshafte Elfe, die nicht eingeladen worden war, kam zuletzt und außerstande, umzustoßen, was ihre Schwestern für den Liebling getan hatten, verwob sie in jeden Segen einen Fluch. Er entstammte einem alten und edlen Hause, das aber durch eine Reihe von Verbrechen und Torheiten heruntergekommen war. Er besaß große geistige Fähigkeiten, aber es war ein krankhafter Zusatz in seinem Geiste. Er besaß einen Kopf, den Bildhauer nachzubilden liebten, und einen Fuß, dessen Verkrüppelung die Bettler auf der Straße nachahmten. Ja, er hatte seine Achillesferse. Wir denken dabei nicht an seinen Klumpfuß. Die verwundbare Stelle dieses Helden saß in seiner Seele. Sie war die Krankheit der Zeit. Im Genuss verschmachtet er nach Begierde, im Sein witterte er das Nichtsein, Faust und Hamlet in einer Person. Ein Leben voll Ruhm, Liebe, Reichtum und Schönheit machte ihn zum Weltverächter. Es ist ganz gleichgültig, was das Schicksal einem Menschen bringt, ihm widerfährt doch immer nur, was ihm widerfahren muss. Der Regenwurm frisst Erde und gedeiht dabei, denn er weiß die Nahrungsstoffe, deren er bedarf, auch im toten Erdreich aufzuspüren. Und ebenso, wer Freude braucht, wird Freude finden, auch in Tod und Finsternis. Jeder menschliche Organismus ist auf ein spezifisches Quantum Freude und Leid gewissermaßen geeicht. Die Kuh macht aus allem Milch und Dünger, die Biene Wachs und Honig, der Künstler Schönheit, der Melancholiker Trauer und der Genius macht aus allem etwas Neues. Nichts ist draußen. Man könnte, wenn man dem Wort keine abfällige Bedeutung beilegt, Byrons Lebenswerk als ein gigantisches Feuilleton bezeichnen. In der Handlung ist er niemals sehr erfinderisch. Sie ist ihm nur das gleichgültige Notgerüst, woran er seine prachtvollen Feuerwerksfiguren abbrennt. Das staunenswürdige, noch nie Dagewesene war seine Palette. Und was sie malt, ist immer der Maler, er, Lord George Gordon, Noel Byron, der glänzende, traurige Löwe der Romantik. Man hat ihm oft vorgeworfen, dass er die Menschen und Dinge viel zu schwarz male. Aber wenn das wahr ist, so hat er die Gesetze der Optik auf den Kopf gestellt. Denn nie noch hat ein Künstler dem Dunkel so viele leuchtende Nuancen entlockt. Er selbst pflegte, auf solche Einwände zu antworten: Ich fühle, dass ihr recht habt, aber ich fühle zugleich, dass ich aufrichtig bin. Er weiß, das Wissen tötet, dass der Baum der Erkenntnis vergiftet ist. Sorrow is knowledge. Das klingt anders als der jubelnde Siegesruf seines Landmanns vor 300 Jahren. Wisdom is power. Zwischen Lord Bacon und Lord Byron liegt der Erkenntnisweg der europäischen Neuzeit. Ihm ist der Gedanke der Mehltau des Lebens. And know, whatever thou hast been, to something better not to be. Goethe hat ihn mit dem schönen Wort charakterisiert, sein Wesen sei reiche Verzweiflung gewesen. Er ist, wie man weiß, bei Phorion, der Sohn des faustischen Weltendrangs und der hellenischen Schönheit. Als dieser aus den Lüften zu Boden gestürzt ist, lautet die geheimnisvolle Regiebemerkung: Man glaubt, in dem Toten eine bekannte Gestalt zu erblicken. Euphorion ist die moderne Poesie, ikarisch, lebensunfähig und doch voll Leben, nackt, ein Genius ohne Flügel, faunenartig, ohne Tierheit. Der Byronismus. Das Zeitalter war vom Byronismus buchstäblich infiziert. Er warf sogar seine Schatten voraus. Schon Chateaubriands René sagte: Alles ermüdet mich. Ich schleppe mühsam meine Langeweile mit mir herum und so vergähne ich überall mein Leben. 1804 erschien Senancours Obermann, mit dem die Figur des Übergangenen in die französische Literatur eintrat, eine Art Werther, der ebenfalls manche Leser zum Selbstmord trieb, obgleich er selbst nur in Gedanken das Leben verneint. Er ist, im Gegensatz zu René und ehrlicher als dieser, Atheist. Sein Grundpathos ist le désenchantement de la vie, die Enttäuschung am Leben. Zahlreiche ähnliche Romane folgten. Ihre Helden sind alle, was Benjamin Constant von seinem Adolf sagt. Das Opfer einer Mischung aus Egoismus und Sensibilität. Ihre Philosophie ist die leopardische. Schmerz und Langeweile ist unser Sein und kot die Welt, sonst nichts. Weit und breit kein Sinn und keine Frucht. Uso alcuno, alcun frutto indovinar non so. Auch die slawische Dichtung bemächtigte sich des Überflüssigen. Mickiewicz dichtete den Pan Tadeusz, Puschkin den Jewgeni Onegin und Lermontow seine moderne Ballade vom Festungsoffizier Petscherin, einem Helden unserer Zeit. Selbst Metternich wusste ganze Sänge des Child Harold auswendig. Alle Welt war von der Maladie du siècle ergriffen. Es kam zu wahren Selbstmordepidemien und die 28-jährige Charlotte Stieglitz erdolchte sich, um ihren Gatten durch dieses erschütternde Erlebnis zum großen Dichter zu machen. Das Experiment misslang natürlich. Es kam, was Relling von Hjalmar Ekdal prophezeit, keine Dreivierteljahr und sie ist für ihn nur noch ein schönes Deklamationsthema. Andere Romantikerinnen gingen nicht so weit und begnügten sich damit anzudeuten, dass sie nicht von dieser Welt seien. Zu diesem Zweck fielen sie gern in Ohnmacht, litten an dauernder Migräne und waren allen körperlichen Strapazen und Genüssen abhold. Besonders das Essen galt als unromantisch. Byron hatte sich eine eigene Hungerdiät ausgedacht, um ganz vergeistigt zu erscheinen, und ließ eine Marchesa, für die er sich interessierte, sofort fallen, als er sah, wie sie mit Appetit ein Kalbskotelett verzehrte. Sein Freund Shelley lebte von Wasser und Brot und seine Geliebte, die Gräfin Giccoli, aß überhaupt nichts. Da sich in der Geschichte nichts wiederholt, so war diese zweite Empfindsamkeit einerseits viel weniger ursprünglich, nämlich rein literarisch, und andererseits doch wieder viel echter, nämlich ehrlich nihilistisch und in dieser Mischung viel komplizierter als die erste. Es ist, sagte Immermann in den Epigonen, als ob die Menschheit in ihrem Schifflein auf einem übergewaltigen Meere umhergeworfen an einer moralischen Seekrankheit litte, deren Ende kaum abzusehen ist. Das Selbstbewusstsein des Zeitalters. Der Byronismus hat seine Herrschaft über die Zeit nur mit dem Hegelianismus geteilt, der übrigens seine volle Macht erst in der Schule des Meisters entfaltete. Die Philosophie, die Hegel selbst gelehrt hat, war nicht der äußerste Gegenpol der Romantik, wie sehr oft behauptet worden ist, sondern berührte sich mit ihr an mehreren Stellen. In ihrem Konservatismus, ihrer Betonung des Entwicklungsganges, ihrer theologischen Färbung, ihrem Historizismus. Man könnte sagen, Hegel verhielt sich zur Romantik wie Sokrates zur Sophistik, indem er ebensowohl ihr Gegner wie ihr Vollender war. Die Spätromantik selbst hat keinen repräsentativen Philosophen gefunden. Oken, Schubert, Bader können mit Fichte, Novalis oder auch Schelling keinen Vergleich aushalten. Ihre zersplitterten und eklektischen, wirren und epigonischen Konzeptionen, die ihre Hauptnahrung aus gekünstelten und verdunkelnden Analogien ziehen, sind durchaus zweiten Ranges. Ein Gebraue, aufgeraffter Gedanken, wie sie Hegel in seiner Geschichte der Philosophie nannte. Wes ein deutscher Philosoph imstande ist, bewies Karl Christian Friedrich Krause, der sich, weil ihm die bisherige Terminologie nicht klar und nicht deutsch genug war, ein vollkommen neues Vokabular erfand und mit Ausdrücken wie Vereinsatzheit, Inbeweg, Seelbilden, das Urdarzulebende, Seinheit, Ureinheit, Vollwesengliedbaulich, Eigenleb urbegrifflich hantierte. Wenn er einmal sagt, das Wort Eindruck ist ein Übersetzen aus Impressio und soll Angewirktnis bedeuten, so werden sicher alle, die sich schon über dieses seltene und schwierige Wort den Kopf zerbrochen haben, diese lichtvolle Erklärung mit Freuden begrüßen und nur bedauern, dass er nicht den Impressionismus erlebt hat, um auch für diesen Begriff eine vermutlich noch viel klarere Übersetzung zu finden. Aber wenn er ein andermal bemerkt, ein neues Wort muss sich sogleich selbst erklären, so muss man sich doch fragen, ob Bildungen wie Verein selbst ganz Wesen inne sein und Ohrenteigenwesen Lahmlebheit diese Forderungen wirklich ganz erfüllen. Jede Zeit bedarf eines Doktor Universalis, eines Geistes, der zugleich reich und konzentriert genug ist, um ihr Selbstbewusstsein zu spiegeln. Dies haben bei sehr verschiedenem Horizont und Tiefgang, aber jeder für sein Zeitalter gleich vollkommen, Aristoteles, der heilige Thomas, Cusanus, Bacon, Leibniz, Voltaire, Nietzsche vollbracht. Für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts Hegel. Sein System ruht auf der Annahme der Identität von Denken und Sein. Es ist logokratisch und, da es die Weltregierung voll bejaht, auch in gewissem Sinne theokratisch. Von dieser Seite gesehen muss es als ein extremer Rationalismus bezeichnet werden, denn es lehrt, dass die Begriffe nicht etwa bloß dem Wesen der Dinge entsprechen, sondern dass sie das Wesen der Dinge sind. Gleichwohl ist Hegels berühmter und berüchtigter Ausspruch, was wirklich ist, das ist vernünftig, und was vernünftig ist, das ist wirklich, zumeist missverstanden worden. Er meint mit diesem Satz, der besonders von der Reaktion zu ihren Gunsten exploitiert worden ist, natürlich nicht, dass jede Erscheinung schon einfach dadurch, dass sie da ist, sich als vernünftig legitimiert, womit jede Torheit, Lüge, Ungerechtigkeit als lebensberechtigt erklärt wäre, sondern gerade umgekehrt. Dass alles Wirkliche vernünftig ist, nur in dem besonderen geschichtlichen Zeitpunkt, wo es das Dasein tatsächlich beherrscht. Wodurch gerade jede Art von Reaktion als eine Unwirklichkeit und daher Unvernünftigkeit stigmatisiert ist. Und dass nur das Vernünftige wirklich ist, das Unvernünftige aber ein bloßes Scheinwesen, ein Nichtseiendes, ein Mäon, wie Plato und die Platoniker die Materie nannten. Wollte man den Satz wörtlich nehmen, so würde er den Nonsens beinhalten. Alles Unvernünftige ist vernünftig. Ja, man könnte sogar behaupten, dass alles Wirkliche in dem Augenblick, wo es erkannt wird, also vernünftig geworden ist, aufgehört hat zu existieren. Die Menschheit pflegt nämlich, alles Wirkliche erst dann ernst zu nehmen, wenn es nicht mehr ernst zu nehmen ist, wenn es eingelebt ist, was aber ganz dasselbe bedeutet wie ausgelebt, wenn es eine Institution, das heißt rückständig geworden ist. Denn Institutionen sind immer rückständig. Hegel betont selbst in seiner Geschichte der Philosophie, den Zeitgeist erkennen heiße ihn entthronen. Wenn das Rätsel der Sphinx gelöst sei, so stürze sich die Sphinx vom Felsen, und in seiner Rechtsphilosophie sagt er mit einem seiner schönsten und sublimsten Worte, Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden. Und mit Grau in Grau lässt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen. Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. Die dialektische Methode. Hegels höchst geistreiche und fruchtbare Methode ist die sogenannte dialektische. Sie beruht auf der Annahme, dass das Treibende in der Weltentwicklung der Widerspruch sei. Die beiden antithetischen Begriffe, die einen Widerspruch miteinander bilden, werden in einem dritten, umfassenderen, höheren, wahreren aufgehoben, in dem dreifachen Sinne des Wortes, nämlich verneint oder negiert, erhöht oder elevierte, und bewahrt oder konserviert, indem sie in ihm als berechtigte Momente, die aber jedes nur die halbe Wahrheit enthalten, weiterleben. Gegen diesen neuen Überbegriff erhebt sich wiederum ein gegensätzlicher, um mit ihm eine noch reichere Synthese zu bilden. In dieser Bewegung ist jede Stufe nur eine Durchgangsstation. Und zwar ist diese Bewegung eine selbsttätige. Es liegt von vornherein in jedem Begriff die Tendenz, in sein Gegenteil umzuschlagen, und in jedem Widerspruch die Tendenz, sich in einer Einheit zu versöhnen, die Hegel die konkretere nennt, weil sie mehr Bestimmungen enthält. Diese Begriffsbewegung wird nicht im Subjekt erzeugt, wie Fichte lehrte, sondern im Objekt selbst, im Absoluten, während das Subjekt sie als bloßer Zuschauer verfolgt und in seinem Denken wiederholt. Das Ziel dieser Bewegung aber ist das absolute Wissen, in dem alle gegensätzlichen Momente vereinigt und aufgehoben sind, nämlich die Philosophie Hegels, über die hinaus eine dialektische Bewegung nicht mehr möglich ist, da sie aus sich keinen Widerspruch mehr zu erzeugen vermag. Hierin sollte er sich aber geirrt haben. Seine Methodologie, den Weg zum absoluten Wissen, hat Hegel in der Phänomenologie des Geistes niedergelegt, die er in der Mitternacht vor der Schlacht bei Jena beendigte. Sie führt ihren Namen daher, dass sie die Erscheinungsarten des Wissens behandelt, die Entwicklungsstufen des Bewusstseins von der niedrigsten bis zur höchsten. Auf dieser Grundlage errichtete er ein weiträumiges, rein gegliedertes, mit strengem und solidem Prunk ausgestattetes Lehrgebäude, dessen Haupttrakte oder eigentlich Stockwerke die Logik, die Naturphilosophie, die Rechtsphilosophie, die Philosophie der Geschichte, die Philosophie der Kunst, die Religionsphilosophie und die Geschichte der Philosophie bilden. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts galt Hegel als das Musterexemplar eines ungenießbaren Philosophen. Nicht ganz mit Recht, denn große Partien seiner Werke, zumal die rein historischen, sind eine sehr genussreiche Lektüre. Sein Hauptwerk, die Phänomenologie, ist allerdings heute kaum mehr lesbar. In der Naturphilosophie kam noch hinzu, dass er die Materie nicht vollständig beherrschte. Die Elektrizität definiert er folgendermaßen: Sie ist der Zweck der Gestalt, der sich von ihr befreit, die Gestalt, die ihre Gleichgültigkeit aufzuheben anfängt. Denn die Elektrizität ist das unmittelbare Hervortreten oder das nahe von der Gestalt herkommende, noch durch sie bedingte Dasein, aber noch nicht die Auflösung der Gestalt selbst, sondern der oberflächliche Prozess, worin die Differenzen die Gestalt verlassen, aber sie zu ihrer Bedingung haben und noch nicht an ihnen selbstständig geworden sind. Das Beispiel ist natürlich gehässig gewählt, aber es lässt sich nicht leugnen, dass in dem Höhenrausch, der Hegels erhabene Gedankenwelt umgibt, dem Leser sehr oft schwindlig wird. Im Grunde war Hegel sogar einer der klarsten Denker. Und unklar nur in der Diktion und vor allem in einer Reihe von finsteren Fachausdrücken, von denen er sich nicht trennen konnte. Es ist sehr oft fast unmöglich, dem sehr exakt gebauten, aber endlosen Schraubengewinde seines logischen Bohrers zu folgen. Klarheit des Gedankenausdrucks scheint überhaupt gemeinhin weit mehr Sache der künstlerischen als der philosophischen Begabung zu sein. Es war eine ziemlich oberflächliche, ja falsche Gegenüberstellung, wenn man den Künstlern die Kraft der dunklen, aber schöpferischen Anschauung, den Philosophen die Gabe der scharfen, klärenden, erhellenden Begriffsbildungen zusprach. Es verhält sich eher umgekehrt. Der echte Künstler ist der Meister des vollendeten Denkens, indem er es zu vollenden, in die klassische Form zu bringen vermag, während der Vollblutphilosoph seine Domäne mehr im Unausgesprochenen, Unaussprechlichen, in der bloßen Konzeption neuer und tiefer Gedanken hat. In allen großen Philosophen findet sich ein Hang zum Mystizismus und alle neigten zur Vieldeutigkeit und Dunkelheit. Schon der erste abendländische Philosoph von Weltgeltung, Heraklit, führte den Beinamen Hoskotainos. Die Ausnahmen, an die man denken könnte, Montaigne, Pascal, Lessing, Lichtenberg, Schopenhauer, Nietzsche, waren alle viel mehr Künstler als Philosophen. Umgekehrt haben sich fast alle Dichter von Säkularformat durch reinste Durchsichtigkeit und schärfste Silhouettierung ihres gedanklichen Aufbaus ausgezeichnet. Es ist dies auch ganz natürlich. Je mehr man sich ans reine Denken verliert, desto mehr gelangt man in Abgründe, Finsternisse und Verschlingungen, während jede Annäherung an das Bild einen erleuchtenden, gliedernden, verdeutlichenden Vorgang bedeutet. Die neuen Ideen haben immer nur die Philosophen. Die klaren Bilder davon machen die Künstler. Hegel war in seinem Stil nichts weniger als ein Künstler. Auch sein mündlicher Vortrag entbehrte nach den Berichten der Zeitgenossen jedes Schliffs. Er machte seine Hörer und Leser zu Zeugen seines Ringens mit den Gedanken und legte ihnen seine Ergebnisse im unzubereiteten Rohzustand vor. Trotzdem leuchten aus dem Dunkel seiner Rede oft die schönsten Edelsteine, und bisweilen wird er geradezu witzig. Sein Aperçu, dass das bekannte Sprichwort »Es gibt keinen Helden für den Kammerdiener« wahr sei, nicht aber weil jener nicht ein Held, sondern weil dieser der Kammerdiener ist, ist dadurch berühmt geworden, dass, ohne es zu wissen, Goethe es von ihm und Carlyle es von Goethe abgeschrieben hat. In der Religionsphilosophie erläutert er seine Bemerkung, dass es der Philosophie nicht darum zu tun sei, Religion in einem Subjekt hervorzubringen durch den Vergleich. Dies wäre ebenso verkehrt, als wenn man in einen Hund dadurch Geist hineinbringen wollte, dass man ihn gedruckte Schriften kauen ließe. Von dem absoluten Schellings, dass dieser als die totale Indifferenz des Subjektiven und Objektiven definiert hatte, sagt er, es sei die Nacht, in der alle Kühe schwarz sind. Von der französischen Revolution, solange die Sonne am Firmamente steht und die Planeten um sie herumkreisen, war das nicht gesehen worden, dass der Mensch sich auf den Kopf, das ist, auf den Gedanken stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut. Von der kantischen Philosophie, sie prüfe die Beschaffenheit und die Grenzen unseres Erkenntnisvermögens, ob und inwieweit sie imstande seien, das Wesen der Dinge zu ergründen. In diesem Unternehmen gleiche sie jenem Scholastikus, der nicht eher ins Wasser gehen wollte, als bis er schwimmen gelernt habe. Wozu Kuno Fischer noch geistreicher bemerkt hat, wenn man das Erkennen mit dem Schwimmen vergleiche, So habe sich Kant dazu nicht verhalten wie jener Scholastikus, sondern wie Archimedes. Alle diese Bonmots haben freilich etwas Frostiges. Sie erinnern an einen Lehrer, der hier und da den Unterricht durch einen Scherz würzt, aber nicht erlaubt, dass die Klasse lacht. Hegels Geschichtsphilosophie. Den Extrakt der Hegelschen Philosophie enthält die Philosophie der Geschichte. Ein großartiges Panorama des menschlichen Schicksalsweges von den Anfängen Chinas bis zur Julirevolution, dabei stets von der bunten Oberfläche zur Idee vordringend, dem Zeitgeist. Oft ein wenig gestellt, die Tatsachen vergewaltigend, aber welche Gedankenkonstruktion tut das nicht? Das Leitmotiv des Werkes liegt in dem Satz: Der einzige Gedanke, den die Philosophie mitbringt, ist der einfache Gedanke der Vernunft, dass die Vernunft die Welt beherrsche, dass es also auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen sei. Diese These ist aber nicht ein vorgefasstes Dogma, mit dem an den Gegenstand herangetreten wird, sondern bloß das vorweggenommene Resultat, das sich aus der Betrachtung der Weltgeschichte ergibt. Wer die Welt vernünftig ansieht, den sieht sie auch vernünftig an. Die göttliche Weisheit, die Vernunft, die alles durchwaltet, ist dieselbe im Großen wie im Kleinen. Insofern ist die Weltgeschichte eine Theodizee, eine Rechtfertigung Gottes. Sie ist die Entwicklung des Geistes und die Substanz, das Wesen des Geistes, ist die Freiheit. Folglich ist sie nichts anderes als der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Sie ist die Auslegung des Geistes in der Zeit, wie die Idee als Natur sich im Raume auslegt. Die Philosophie sucht diesen Geist zu erfassen. Sie hat es, wie Hegel am Schlusse des Werkes so schön sagt, nur mit dem Glanze der Idee zu tun, die sich in der Weltgeschichte spiegelt. Hegels Theodizee aber ist viel zu tief, als dass sie eudaimonistisch wäre. Unter Fortschritt versteht sie keineswegs jenen platten, liberalen Begriff der Lebensverbesserung, des Glücks der möglichst vielen, wie ihn Hegels Zeitgenosse Bentham aufgestellt hatte. Die Weltgeschichte ist überhaupt nicht der Boden des Glücks. Die Perioden des Glücks sind leere Blätter in ihr, denn sie sind die Perioden der Zusammenstimmung, des fehlenden Gegensatzes. Sie ist auch nicht bloß der Schauplatz des Guten, sondern mehr noch der Schuld. Aber dies eben ist das Siegel der absoluten hohen Bestimmung des Menschen, dass er weiß, was gut und was böse ist und dass er Schuld haben kann, Schuld nicht bloß an diesem, jenem und allem, sondern Schuld an dem seiner individuellen Freiheit angehörigen Guten und Bösen. Nur das Tier ist wahrhaft unschuldig. Der Mensch in seiner Geschichte ist ein religiöses Phänomen. Die Religion ist der Ort, wo ein Volk sich die Definition dessen gibt, was es für das Wahre hält. Die Vorstellung von Gott macht die allgemeine Grundlage eines Volkes aus. Wie diese beschaffen ist, so der Staat und seine Verfassung. Sie bestimmt auch den Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Die Weltgeschichte geht von Osten nach Westen, denn Europa ist schlechthin das Ende der Weltgeschichte, Asien der Anfang. Der Orient weiß nur, dass einer frei ist, die griechische und römische Welt, dass einige frei seien, die germanische Welt, dass alle frei sind. Die erste Form ist der Despotismus, die zweite die Demokratie und die Aristokratie, die dritte die Monarchie. Hegels Religionsphilosophie ist eine Variation desselben Grundthemas, denn Religion und Philosophie haben den gleichen Gegenstand. Die ewige Wahrheit, Gott und nichts als Gott und die Explikation Gottes. Die Philosophie ist nicht Weisheit der Welt, sondern Wissen des Nichtweltlichen, nicht Erkenntnis der äußerlichen Masse, des empirischen Daseins und Lebens, sondern Erkenntnis dessen, was ewig ist, was Gott ist und was aus seiner Natur fließt. Auch Hegels Geschichte der Philosophie folgt demselben Schema wie die Philosophie der Geschichte. Sie ist Entwicklung der Selbsterkenntnis des menschlichen Geistes, deren einzelne Stufen die vielen geschichtlichen Philosophien sind. Alle gleich vergänglich, alle gleich notwendig im Gange der immer selbstbewusster werdenden Vernunft. Jede Stufe hat im wahren System der Philosophie ihre eigene Form. Nichts ist verloren, alle Prinzipien sind erhalten, indem die letzte Philosophie die Totalität der Formen ist. Die letzte Philosophie, die Totalität der Formen, ist jedoch nicht ein ideales Postulat, ein unerreichbares, nur in unendlicher Annäherung zu erstrebendes Ziel unseres Geistes, wie das vollendete Reich der Wissenschaft bei Kant, sondern leibhaftig erschienen und Fleisch geworden in Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Amortisation Hegels durch Hegel. Aber Hegels Philosophie sollte sich an ihm selber bewahrheiten, indem sie gegen ihn selber Recht behielt. Es zeigt sich, dass es keine letzte Synthese gibt, sondern jede nur immer wiederum eine These ist, dazu bestimmt, in ihren Gegensatz umzuschlagen. Er erzeugte eine Schule, die sich hegelisch nannte, aber das war, was er selbst die Nachahmung in der Umkehrung genannt hatte. Die Generation, die am Ende der 20er Jahre führend wurde, vollzog mit lange zurückgestauter, umso ungestümer hervorbrechender Energie die Antithese. Sie wandte sich gegen alle Romantik und Reaktion im Staat, im Glauben, in der Kunst, in der Lebensführung, gegen die Welt der Schattenküsse und Schattenkönige, gegen das ganze Schattenfigurentheater, das im Schatten der Heiligen Allianz sein gespenstisches Leben führte, gegen die Schattenbegriffe der deutschen Ideenromantik, deren letzter und souveränster Meister Hegel gewesen war. Er wurde gestürzt, und zwar im Namen Hegels. Liebe Frau Professor Weibel, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Haben Sie zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ich habe ihn durch Ihre Aufforderung bekommen. Ich habe Friedell vorher nicht gekannt. Das ist für mich etwas ganz Neues gewesen. Hat dieser Text jetzt bei Ihnen Lust erzeugt, weiterzulesen? Das hat er auf jeden Fall, nur ob das heißt, dass ich es auch wirklich tue, da bin ich ein bisschen skeptisch, weil auf meinem Büchertisch liegen so unendlich viele Bücher, auf die ich Lust hätte zu lesen. Irgendwann werde ich sicherlich zumindest mal wieder einen Brocken daraus lesen. Das freut mich zu hören. Friedell war gewisserweise, Kollege kann man nicht sagen, aber er hat promoviert an dieser Fakultät, dieser Universität, wo Sie heute lehren. Wie würden Sie sein Bild, das er da gibt, von Hegel und Byron beurteilen? Naja, so wie Friedell über die Romantik und über Hegel spricht, würde ich zumindest keine Vorlesung halten. Das sind sicherlich Aspekte, die man mit einbringen kann. Was mich fasziniert hat, zum Beispiel an diesem Byron-Bild, dieser liebevolle Spott über den Byronismus, das ist durchaus faszinierend, aber es sind so ein bisschen leicht verkäufliche, für ein breites Publikum verkäufliche Versatzstücke, habe ich den Eindruck. Ich würde versuchen, oder das ist vielleicht mein ganz eigener, ganz anderer Zugang. Ich versuche zunächst einmal meine Helden, über die ich spreche in meinen Vorlesungen, ein bisschen mehr ernst zu nehmen. Es ist ja immer so eine leichte Ironie dabei. Das darf man natürlich auch haben, das sollte man auch in einer Vorlesung haben. Aber das ist der Grundton. In diesem Grundton kann ich mir keine Vorlesung vorstellen. Hegel war definitiv kein Held von Friedell. Den Helden lässt er etwas mehr Ernsthaftigkeit angedeihen. Würden Sie sagen, dass dieses Bild von Hegel in der Zeit von Friedell lag oder ist er dagegen seinen Zeitstrom? Ich glaube, das ist ein Bild, das man sich so von Hegel nach dem Hegelianismus gemacht hat. Insofern vermute ich mal, dass es eher im Strom seiner Zeit ist. Hegel ist ja während seiner eigenen Wirkungszeit und in der ersten Zeit danach sehr emphatisch verehrt worden. Und es gibt viele, die sein Wort nachgebetet haben. Das finde ich im Grunde schrecklich. Friedell hat ein durchaus sehr distanziertes Verhältnis zu Hegel, wobei er einige Grundwahrheiten von Hegel ganz gut in dieser allgemein fasslichen Weise für ein breiteres Publikum zusammenfasst. Das finde ich sehr bewundernswert. Aber er gibt ja auch selber zu, zum Beispiel das Beispiel über die Elektrizität, das sei ein boshaftes Beispiel. Das ist es auch. Solche boshaften Beispiele könnte man unendlich viele von Hegel finden, um zu zeigen, was er für eine unsinnige Philosophie in die Welt gebracht hat. Damit kann man Hegel auch ziemlich schnell fertig machen. Da fehlt mir insgesamt ein positiverer Versuch der Rekonstruktion. Denn es gibt durchaus interessante Momente. Mein Eindruck ist, Friedell hat doch durchaus ein recht distanziertes Verhältnis zu Hegel. Wo liegt Ihrer Meinung nach die Relevanz, die Hegel heute noch hat? Seine Art zu denken finde ich faszinierend und ich finde es auf jeden Fall bis heute wertvoll, sich in einige seiner Hauptwerke hineinzuarbeiten, wobei ich zugeben muss, das ist ein größerer Arbeitsaufwand, den man aufbringen kann. Aber Hegels Philosophie, das Wahre ist das Ganze, ist vielleicht nicht das, was wir heute noch glauben, in dem Maße, wie Hegel und seine Nachfolger das geglaubt haben. Aber ich denke, es gibt einen Blick auf die Welt, den ich auf jeden Fall für wertvoll finde. Und wir haben ja gerade eben im Text so viel von Thesen und Antithesen gehört, die zur Synthese gebracht werden muss. Und ich denke, so ist es auch so, dass man diese Vorliebe für das Einzelne, für das Fragmentarische, das wir heute haben, durchaus mit dieser Gegenposition ein Ganzes zu verstehen, zu entwerfen, zu denken, dass wir das damit konfrontieren müssen und am Ende schauen müssen, wo wir denn selber stehen. Friedell attestiert Hegel Klarheit im Gedanken, aber Unklarheit in der Diktion. Sehen Sie das auch so? Es ist verdammt schwer, seine Sätze zu verstehen. Insofern muss ich da Friedell ganz einfach Recht geben. Er hat Recht. Es ist eine harte Arbeit, ein hartes Brot, sich durch Hegels Sätze hindurchzuarbeiten. Aber sie lohnt. Ich finde, sie lohnt. Also ich denke nicht, dass Hegel noch irgendwann einmal in der Geschichte der künftigen Philosophie eine so große Wertschätzung erfahren wird, wie er das in der Vergangenheit erfahren hat. Aber wenn es doch immer wieder einige gibt, die mit einer gewissen Sympathie und Liebe bereit sind, sich in dieses komplizierte Denken hineinzuarbeiten, wäre ich im Grunde schon ganz zufrieden. Und ich denke, es lohnt sich da noch wirklich. Wie sieht es mit Friedells Bild von Byron aus? Ich kenne Byron viel zu wenig. Ich habe mich mehr mit der Frühromantik als mit Byron beschäftigt. Ich fand es faszinierend, wie er diesen Weltschmerz, diese Melancholie ein bisschen aufs Korn genommen hat. Was ist es, was Sie persönlich an den Philosophen der Frühromantik interessiert? Das ist eine Bewegung, die sich schon sehr früh auf das Sinnliche des Menschen konzentriert haben, auf das Künstlerische, auf das Literarische. Sie haben ja auch gerne dunkel gesprochen. Das ist ja nicht nur eine Sache von Hegel, sondern das findet man auch bei den Romantikern. Aber im Gegensatz zu Hegel, für den ja nun wirklich der Begriff und die Begriffsarbeit das Zentrum ist, die Vernunft, hat man da ein großes Gegengewicht in der Romantik, in dem der ganze Mensch seine Wertschätzung und seine Kultivierung gefunden hat. Gibt es eine Stelle, die Ihnen ganz besonders missfallen hat? Schrecklich zu lesen war das über den Krausismo, wenn ich es mal so sagen darf, mit diesen komischen Worten, die sich Krause da ausgedacht hat. Aber ich kann sagen, zuwider war mir im Grunde der ganze Text nicht. Ich habe das ganz gerne gelesen und habe mich gerne auch damit beschäftigt. Umgekehrt, gibt es eine Stelle, die Ihnen besonders gut gefallen hat? Ja, den Anfang habe ich sehr häufig gelesen und insofern hat er mich auch irgendwie gleich sehr eingenommen für sich. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Violetta Weibel. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 12. April 2012, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.